30 Minuten Nonstop Marabu. Auf Radio Marabu. Wo ich gehe, da muss ich singen. Irgendwie und irgendwas. Jeder Ton bringt mich zum Klingen. Ob von Flöte oder Bass. Ich hab Musik, Musik, Musik, Musik im Blut. Selbst ein ganzes Notenlager sing ich mir täglich vor. Und auch jeden neuen Schlager hab ich sofort im Ohr. Ich hab Musik, Musik, Musik, Musik im Blut. Hab ein Pinkeln und Terzen mich erst gepackt. Gibt es in meinem Herzen nur einen Rhythmus und einen Takt. Ich brauch keine tollen Sachen und kein Konto auf der Bank. Willst du mir eine Freude machen? Schenk mir einen Plattenschrank. Ich hab Musik, Musik, Musik, Musik im Blut. Ich hab Musik, Musik, Musik, Musik im Blut. Abend, Winden und Terzen mich erst gepackt. Gibt es in meinem Herzen nur einen Rhythmus und einen Takt. Ich brauch keine tollen Sachen und kein Konto auf der Bank. Willst du mir eine Freude machen? Schenk mir einen Plattenschrank. Ich hab Musik im Blut, Musik im Blut. Ich hab Musik im Blut. Spät war der Abend und die Party war aus, doch keiner dachte dran zu gehen. Ich machte eifrig etwas Ordnung im Haus, das müssen die Gäste doch verstehen. Als dann der Erste sagte, also mach's gut, nun wird es so langsam wohl Zeit. Sagt ich, ihr könnt noch bleiben, ich will euch doch nicht vertreiben, dass ihr schon geht, tut mir leid. Jammerschade, jammerschade, aber keiner kann was ändern daran. Jammerschade, jammerschade, aber ändern kann keiner was dran. Nur Marianne blieb noch länger bei mir, weil sie ihr Mäntelchen nicht fand. So etwas kenne ich sonst gar nicht von ihr, jedoch ich glaube, ich verstand. Also wir suchten beide emsig und stumm, doch niemals am richtigen Fleck. Bis ich sagte, du musst bleiben, Taxi ist nicht aufzutreiben und deine Bahn, die ist weg. Jammerschade, jammerschade, aber keiner kann was ändern daran. Jammerschade, jammerschade, aber ändern kann keiner was dran. Jammerschade, schade, aber keiner kann was ändern daran. Jammerschade, jammerschade, aber ändern kann keiner was dran. Mal was anderes auf Radio Marabu, Petra Kuschluck und Roland Neudert gleich wieder zurück. Jetzt aber Musik von Frank Schobel, auch der ist zu Gast in diesem Jahr bei uns. Lebst jeden Tag so vor dich hin, vieles ist trist und leer. Und du suchst oft nach dem Sinn, verstehst ihn nicht mehr. So ein Gefühl, als läuft man nur im Kreis und verliert Lebenszeit. Tage auf dem Abstellgleis, wann ist das vorbei? Zum Glück hast du ja Freunde, sie sind für dich da. Machst du gemütlich Fernsehen an, was muss man manchmal sehen? Schreien sich fremde Menschen an, schalt ab, danke schön. Vieles verlogen und nicht echt, wo bleibt nur das Gefühl? Manches ist so ungerecht, was für ein Spiel. Zum Glück hast du ja Freunde, die sind für dich da. Sie schenken dir ein Lächeln, egal was auch geschah. Drum danke an die Freunde, es war nicht immer leicht, doch du kannst auf sie zählen. station just when it was due. I must have read the morning paper going into town, and having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around the quarter after nine, with letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at 12:30 or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure it must have rained the day before you came. I must have lit my 7th cigarette at 2:30. At the time I never even noticed I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day without really knowing anything. I hid a part of me away. At 5 I must have left, there's no exception to the rule. A matter of routine, I've done it ever since I finished school. The train back home again, undoubtedly I must have read the evening paper then. Oh yes, I'm sure my life was well within its usual frame the day before you came. My front door at 8:00 or so, and stopped along the way to buy some Chinese food to go. I'm sure I had my dinner watching something on TV. There's not, I think, a single episode of Dallas that I didn't see. I must have gone to bed around the quarter after 10. I need a lot of sleep, so I like to be in bed by then. I must have read a while the latest one by Barbara Cartland or something in that style. It's funny, but I have no sense of living without pain. Day before you came, and turning out the lights, I must have yawned and cuddled up for yet another night. And rattling on the roof, I must have heard the sound of rain the day before you came. Aus dem atombombensicheren Musikbunker. Eine Aufnahme aus dem Radio Marabu Schallarchiv. Thank you. Europe's alternative radio. Question we should have asked ourselves. Your eyes spoke of danger at the river's edge. May you walk on the water with your tongue out. Born in Philadelphia, but now living in the South. Your hand slips slowly into mine somehow. But who's gonna argue with a perfect star? And will you still be there when I'm down and out? I know a place where they perform miracles. I know a place where they perform. Musik von Clap Your Hands Say Yeah. Davor haben wir gehört Instrumentales von Ferry Groth. Trumpet in Berlin heißt sein Album, das war der Titel. Winter Instrumentales von ABBA und das ABBA-Stück The Day Before You Came in der Fassung von Blancmange, die wir wiederum hatten mit aktueller Musik Mindset. In die Stunde ging es mit Petra Kuschlück und Roland Neutert, mit denen geht's auch gleich weiter. Das Interview ist aufgezeichnet worden, exakt vor einem Jahr. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Wir melden uns in Kürze. Radio Marabou. Wir laufen zu auf den März 2021. Erstmals jährt sich das Corona-Zeitalter. Vor einem Jahr veranstalteten wir Corona-Sonntage. Diese sind mittlerweile komplett auf unserer archive.org-Seite nachhörbar. Hier kommen viele Menschen zu Wort. Zum Beispiel die Ilmenauer Hausärztin Frau Dr. Wehrwinkel. Ja, da kann man wenig dazu sagen. Eine Virusgrippe ist auch eine schwerwiegende Erkrankung. Da können auch Menschen daran sterben, aber hier ist es ja eine Pandemie weltweit und deshalb muss man auch bestimmte Regeln auch in den Gebieten einhalten, die jetzt nicht so stark betroffen sind. Regeln kritischer sieht Tino Eisbrenner. Man hat also viele Leute auch von Unsinnigkeiten überzeugt und es wird unglaublich schwer sein, denen jetzt zu erklären, dass manche Sachen von denen, die verfügt wurden, einfach unsinnig waren. Genau, die Leute wollen natürlich, und die Deutschen sind ja da besonders fleißig drin, die wollen gesagt kriegen, wie es jetzt gemacht werden soll. Und Willi Voig von den Polars spaziert montags durch Gotha. Es war ja auch jede Menge Polizei da, es waren wahrscheinlich sogar mehr Polizisten da als Demonstranten oder als Spaziergänger, man muss so sagen. Aber wir haben das alles eingehalten und wir haben sogar mit den Polizisten auch diskutiert. Ne? Jetzt sagen wir mal zusammenfassend, es waren alle an der frischen Luft, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, genau. Lord Litter's Magic Music Box, produziert für Radio Marabu. Auch im Jahre 2021. Musik abseits von allem. Total unbekannte Namen. Zum Beispiel. What can you aim when you're straight or you're out? You just don't want you the state of your eye. You're coming down with the state of mind. You're coming on to the state of mind. Better than all. The Arthur Park. Wer? The Arthur Park. Lord Litter's Magic Music Box, produziert für Radio Marabu, auch über ihren Smart Speaker. Das ist keine Spam. www.radiomarabu.de. Zurück auf Radio Marabu. Im Interview begrüße ich Petra Kuschlück und Roland Neudert. Wir treffen uns im Dezember 2019 und da ist ja Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür, Sie haben wunderschöne Weihnachtslieder aufgenommen, wir spielen auch gleich ein. Jetzt frage ich aber erstmal, wie feiern Sie Weihnachten? Gibt es da ganz besondere Traditionen? Was essen Sie gerne? Was trinken Sie gerne zum Fest? Ich fange mal bei der Frau an. Traditionell gibt es bei uns Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen am Heiligabend oder Karpfen. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es Gänsebraten und Entenbraten und Kaninchenkeulen. Kochen wir beide, weil jeder sich in der Familie was anderes wünscht. Die Enkelsöhne wollen Kaninchen, meine Tochter will Gans und wir beide essen, was auf den Tisch kommt, so wie es gelehrt bekommen haben. Und meine Mutti ist ja schon 94 Jahre, die bestimmt denn, was es als Dessert gibt. Und das machen wir meistens mit ihr dann noch zusammen. Ja. Und so Weihnachtsurlaube, machen Sie sowas auch? Also jetzt nicht direkt übers Fest, aber so im Vorfeld vom Fest, dass Sie Weihnachtsmärkte besuchen oder so? Nein, also vielleicht klingt das jetzt ein bisschen enttäuschend, aber wir waren ja jahrelang immer zu unterwegs, wissen Sie? Wenn man so wie damals so 200 Veranstaltungen macht, dann hat man ja zu Hause, ist man ein paar Tage. Wir sind so happy, wenn wir zu Hause auf der Couch sitzen oder auch manchmal ein bisschen, dann sagen wir, ist das Leben nicht wunderschön? Sie haben auch zwei Weihnachtssendungen gemacht, an die ich mich jetzt erinnern kann. Auf jeden Fall, die habe ich auch auf DVD mitgebracht. Das ist die eine in Oberwiesenthal, skifahrend. Alle Achtung, also ich traue mich nicht auf den Ski. Und auch eine in Berlin. Und Sie haben eine Weihnachts-LP aufgenommen. Und da ist was ganz Interessantes. Sie sind nämlich dort auch Komponist von zwei Weihnachtsliedern. Und daran möchte ich gerne mal erinnern, was für Sie als Komponist wichtig ist bei Titeln. Wie viele Titel haben Sie eigentlich komponiert? Bei den anderen Platten sind nicht so viel. Naja gut, ich habe 12 Lieder komponiert und auch zum Teil getextet, aber Weihnachten zum Beispiel, diese CD, die ist ja bei Amiga gemacht worden und die haben mich gefragt, willst du nicht auch mal wenigstens ein Lied schreiben, dass du dabei bist, wenn es ein bisschen Geld dafür gibt, ja? Ja, genau, ich meine, ja. Aber es ist ein wunderschönes Lied und das ist auch ein Lied, was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Sie haben gerade schon die Platte hochgehalten, dann sagen Sie es mal an für den Garten. Und wieder ist Weihnachten, gell? Wollen wir spielen jetzt? Ja, ich finde, dieser Titel trifft den Nagel auf den Kopf. Stimmt's, Roland? Und wieder ist Weihnacht. Ich wollte nur sagen, das dürfen Sie jetzt bitte nicht falsch verstehen. Von dieser Weihnachts-CD wurden 2,3 Millionen verkauft. Und das hat mich schon irgendwo Weihnachten immer sehr gefreut. Und wieder ist Weihnacht von Lichtern erhellt und lautlos verflogen hernieder zur Welt und Glocken verkünden die selige Zeit. Die Türen sind offen, die Herzen sind weit und Weihnacht heißt Frieden und Frieden soll sein für alle auf Erden, für keinen allein. Und wieder ist Weihnacht mit sehr viel Gefühl. Erwachsene Träume und kindliches Spiel, da sind wir auf einmal für andere da, vergessen die Ferne und kommen uns nah. Und Weihnacht heißt Frieden und Frieden soll sein für alle auf Erden, für keinen. Von Weihnacht zu Weihnacht, ein ewiger Kreis. Vom Blühen zum Reifen, vom Ernten zum Eis. Die Botschaft der Weihnacht, Jahrtausende alt, macht in diesen Stunden vor jedem Haushalt. Macht in diesen Stunden vor jedem Haushalt. Radio Marabu, Weihnacht! Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Äpfel, Nüsse wünsch ich mir, Zotte, Bär und Ante. Weißröckchen, jetzt kommst du geschneit. Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm und setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern. Als Blumen und Blätter, wir haben dich gern. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach, heiser, dann ist Weihnachtstag. Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freude. Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freude. Über schneebedeckte Feld wandern wir durch die weite, weite Welt. Radio Marabu, Weihnacht! Klingelöckchen, klingelingeling, Klingelöckchen, kling. Klingelöckchen, klingelingeling, Klingelöckchen, kling. Lasst mich ein, ihr Kinder, es ist so kalt der Wind. Öffnet mir die Türe, lasst mich nicht erfrieren. Klingelöckchen, klingelingeling, klingelöckchen, kling. Lasst uns froh und munter sein und uns recht vom Herzen freuen. Lustig, lustig, tralala, bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, gelb in verloren, Christ ist geboren. Freue, freue dich, o Christenheit. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Wo wir Menschen sind. Aus der Weihnachts-LP von Roland Neudert, eine wunderbare Platte. Kann ich übrigens wirklich sehr empfehlen. Eine durchgehend sehr schöne Weihnachts-LP. Und wir spielen sie ja auch auf Radio Marabu rauf und runter. Über 2 Millionen Mal verkauft, das ist ja eine tolle Summe. Wir hatten gerade davon gesprochen, aber wir wollen nochmal klarstellen, da ist man nicht Millionär mit geworden bei Amiga. Nein, zur damaligen Zeit gab es kaum Millionäre. Wir haben also für jedes Lied eine Gage bekommen. Und dann hat sich Amiga immer freundlicherweise am Ende des Jahres gemeldet mit der frohen Botschaft, dass sie meine CD wieder am meisten vertrieben und verkauft haben. So eine Art Jahresendprämie. So war das. Es gab etwas später noch eine weitere erfolgreiche Amiga-LP, das war eine mit volkstümlicher Musik. Und da kommt jetzt ein kleiner Schwenk, fast schon zur Musikantenscheune, bei der Sie beide gemeinsam gearbeitet haben. Aber ich möchte nochmal zuvor, nicht? Die Musikantenscheune habe ich alleine moderiert. Das war ja eine Sendung vom RBB ins Leben gerufen, damals ORB. Und dann ging diese Sendung in die ARD ans Erste und die Veranstaltung Musikantenscheune live, die haben wir beide. Da ist das widersprüchlich im Internet. Ist das Internet, es wird sich wohl durchsetzen, aber es ist nicht immer richtig. Ist auch, wir können es ja klären. Wir können es ja drum sind. Da ist es ganz gut, dass man sich persönlich trifft und das im Interview klärt. Ich bin exakt gekommen für Sie. Genau, damit wir das ganz klären können. Aber wir kommen nochmal zuvor auf die schwierige Zeit der Wende. Sie haben ja bei DDR-Fernsehen 2 angefangen 1969 und Sie haben auch die letzten Moderationen tatsächlich beim DFF dann gemacht. 1992 war das, glaube ich, gell? Ende 91. Was sind da für Erinnerungen? Das muss ja eine sehr traurige Zeit auch für die Kollegen gewesen sein. Es war eine sehr traurige Zeit, weil wir ja so erzogen wurden, sag ich mal, oder großgezogen wurden, auch von unseren Eltern. Das, was man anfängt, bleibt bis, also für die Ewigkeit fast, will ich mal sagen. Wenn man irgendwo einen Arbeitsvertrag hat, dann geht das, abgesehen bei Ansagerin, da können wir ja nicht nur mit 80 sitzen, das ist mir schon klar. Aber dass da plötzlich Schluss war, das hat mir sehr, sehr wehgetan. Ich habe also viele Tränen vergossen. Ich bin ja gekündigt worden, dann bin ich wieder eingestellt worden, dann bin ich wieder gekündigt worden. Keiner hat mir so einen richtigen Grund gesagt, aber das war eben die Wendezeit. Also ich denke nicht gerne daran zurück und ich muss heute noch schmunzeln über den Brief, den ich damals gekriegt habe vom Programmdirektor von Herrn Wolfgang Vietze. Wie war es bei Ihnen als Künstler? Es war ja auch eine schwierige Zeit. Nun ja, meine Frau hat schon gesagt, das war eine ganz traurige Zeit. Aber jeder hat sie anders verstanden. Ich habe dann gesagt, okay, es muss irgendwie weitergehen. Ich habe damals ein großes Festzelt gemacht auf den großen Volksfesten in Berlin. Da 1500 Menschen gingen da hinein. Dann habe ich auch eine Band genommen, die nichts mehr zu tun hatte. Wir waren ja alle arbeitslos. Und ich habe dann schöne Lieder gesungen. Und ich war dann, das darf ich auch mal sagen, der Chef im Festzelt. Also das klingt jetzt so, wie du das erzählst, Roland, als ob, haha, dann war ich plötzlich Wirt. Nee, es war ja eine Ausschreibung. Darf man hier Werbung machen oder nicht? Ja, von mir aus. Oder ich sag mal, eine Bierfirma hat einen... Trinken tun wir alle. Ja, einen Wirt für ein Zelt gesucht. Und Roland hat eine Konzeption geschrieben, hat gesagt, kein Schwein ruft mich an, von irgendwas müssen wir leben. Und so war das, da hat er sich beworben und seine Konzeption, die er geschrieben hat für ein Bierzelt auf Volksfesten, wurde angenommen und so ist Roland der Wirt geworden. Wie haben Sie denn den berühmten Tag vor 30 Jahren erlebt? Sie waren ja schon gemeinsam zusammen. Naja, also wir haben ihn erlebt. Ja, ja. Ja, und ich kann darüber gar nichts sagen jetzt, weil ich dann wieder sehr traurig werde. Das möchte ich nicht, weil wir haben ja noch hier was zu tun. Das aber möchte ich auch nicht, Herr Feihol. Auch nicht, dann komme ich zu was anderem, Volksmusik. Wir haben nämlich gerade von der Musikantenscheune gesprochen und wie sehr liegt Ihnen Volksmusik am Herzen? Ich möchte nämlich jetzt ein volkstümliches Lied spielen. Gibt es ein Lieblingsvolksmusikstück von Ihnen? Volkstümliche Musik hat mich früher nicht so sehr ergriffen, muss ich sagen, weil meine Mutti, mein Vater, also wir haben zu Hause Schlager gehört. Ich war so die Verrückte für Twist, Rock'n'Roll, war in Clubs, in Jugendclubs. Als ich dann Roland kennenlernte, Sie wissen ja, dass ich zum vierten Mal verheiratet bin. Ja. Ja. Wenn nicht, dann sage ich es jetzt mal. Das hat's Internet. Das hat's Internet. Ja, das hat das Internet gezeigt. Aber dann ist es eben plötzlich so, dass es hält für ein Leben. Ich muss Ihnen sagen, als ich dann Roland gehört habe, da habe ich erst mal auf die Texte gehört, weil die Texte der volkstümlichen Melodien sind ja gar nicht immer so, wie man sagt, so blöd oder so dümmlich, habe ich ja neulich auch gelesen. Nein. Das die echten nicht. Bei Schlagern ist es ja auch nicht anders. Also da wird ja, geht es auch immer um Liebe. Volkstümliche Musik mag ich jetzt, aber ich höre sie nicht den ganzen Tag. Ich mag sie auch und ich möchte jetzt einen Titel spielen. Darf ich Sie nach einem Lieblingsvolksmusiktitel fragen, den wir jetzt einfach spielen? Vielleicht auch einen von Ihrer Platte, wenn wir die dann... Ja. Hier bin ich zu Hause, hier, wo alles begann. Ach, wäre das schön. Hier bin ich zu Hause, hier, wo alles begann, wo meine Wiege stand oder so ähnlich. Das rührt mich immer sehr. Also ich, zur Volksmusik, darf ich noch einen Satz? Gerne. Volksmusik, die muss man nicht belachen, denn es gibt Situationen im Leben, wo man sie sehr wahrnimmt. Und Volksmusik haben viele Menschen erzogen. Und sie haben sie immer wieder gerne gesungen. Und wenn man sich die Texte, wenn man sich die Mühe macht und schaut sich mal die Texte an, dann ist das auch ein Stückchen Leben. Ich mag das, ja. Ich würde Ihnen, oder ich möchte Sie sehr bitten, wenn es möglich ist, spielen Sie doch mal das Lied Im schönsten Wiesengrunde. Das richten wir ein, machen wir. Lust und Klang. Das ist mein Herz des Leiden, mein letzter Gang. Dich, mein stilles Tal, grüß ich tausendmal. Das ist mein Herz des Leiden, mein letzter Gott. Sterb ich im Talesgrunde, will ich begraben sein. Singt mir zur letzten Stunde beim Abendschein. Hier mein stilles Haus, Gruß zum letzten Mal. Singt mir zur letzten Stunde. Wir haben über die Musikantenscheune gesprochen. Die wurde Anfang des neuen Jahrtausends leider auch abgesetzt. Da sind etwas Zuschauer verloren gegangen. Eigentlich gar nicht so viele. Wenn Sie mich fragen würden, ich habe diese Zeit in Erinnerung, Anfang des neuen Jahrtausends, da hat sich die Medienlandschaft sehr stark verändert in Deutschland. Es ist sehr viel amerikanisierter geworden. Wie würden Sie es sehen? Sie waren ja damals sicherlich begeistert über das Ende der Sendung. Ich war überhaupt nicht begeistert über das Ende der Sendung. Vor allem soll ich Ihnen mal ehrlich was sagen. Wenn ich mir die Einschaltquoten am Montagabend im Ersten anschaue, hatte die Musikantenscheune zumindest genauso viel Quote, 3,5 Millionen oder 4 Millionen, die jetzt gar nicht mehr da stattfinden. Also wenn ich gucke ab und zu die Quoten. Alles hat seine Zeit. Das ist auch so. Ich hätte das gerne noch weitergemacht. Aber es sind ja mehrere Sendungen abgesetzt worden. Es wurde die von Gunther Emmerlich, von Andy Borg, von Herrn Wewel später. Es wurde ja alles. Ich sag mal so, für die ältere Generation ist eigentlich, bis auf Floris Sendung, wo ja auch so gemixt ist, nicht allzu viel. Das meinte ich eigentlich auch so ein bisschen mit der Veränderung, wie ich sie wahrgenommen habe, dass da im Prinzip eine Generation ein Stück weit ausgeschaltet wurde, aber auch tatsächlich auch eine ganze Art von Kulturbreite von der Musik. Und das ist meine Erinnerung an diese Zeit, bei der ich übrigens dann auch aufgehört habe mit professionellen Radios. Fällt auch in die Zeit, so Mitte 2000. Das wurde ja auch immer schlimmer und immer idiotischer. Und irgendwann ist man dann halt doch hier. Aber ich frage mal was anderes. Was gucken Sie beide denn zu Hause, wenn Sie Fernsehen gucken? Gucken Sie noch gern Fernsehen? Ja, wir schauen Fernsehen. Also ich bin begeisterter Fußballfan. Oh. Ja, und dann, wenn wir einen guten Film schauen wollen, dann bedienen wir uns bei Sky und gucken Netflix oder gucken was anderes. Denn wenn ich noch einen Satz sagen darf, ja, da dürfen Sie nicht falsch verstehen. Also die Qualität heutzutage, was im Fernsehen läuft, kann sich nicht messen mit dem, was gewesen ist. Ich gebe auch zu, lieber alte Filme zu schauen. Also muss ich schon sagen. Aber Widerspruch? Ja, also da widerspreche ich. Wir haben neulich gerade einen wunderbaren Film gesehen, Unschuldig, im Ersten. Ich muss sagen, der hat mir sehr viel Gedanken bereitet, weil es geht sehr ungerecht oft im Leben zu. Wir haben es auch selber schon erlebt, was Intrigen und irgendwelche Erzählungen, die weitergegeben werden sollen, dafür werden andere belohnt und was es alles im Leben gibt. Und dieser Film hat einen Teil davon gezeigt. Darum widerspreche ich. Sind wir hier bei Gericht? Können Sie mir bitte helfen? Also Einspruch? Also, ich muss dem Einspruch meiner lieben Frau natürlich so ein bisschen auch Recht geben. Aber ich meine jetzt das allgemeine Bild. Wenn ich mir überlege, was für Aufwand getrieben worden ist vor Jahren für eine große Show. Das ist heutzutage alles nur eine Sache wie Fließbandherstellung. Da gebe ich Ihnen recht, auch als Radiomoderator, Doppelmoderation hieß dann schon in meinen späten Jahren von 6 bis 10 und von 14 bis 18 Uhr. Aber ich widerspreche noch einmal. Also wir waren zweimal bei Florian in der Sendung und was da für ein Aufwand betrieben wird und was da für Ideen... Das ist solitär natürlich auch. Von allgemeinem Bild, was Fernsehen anbietet für die Menschen, die da sitzen und nicht mehr wissen, was sie anschauen sollen heute Abend, weil alles ist normalerweise... Fließband. Können wir die Sendung um eine Stunde verlängern? Wir Männer sind immer die etwas kritischen bei dieser Sache, aber eins stimmt bei mir zumindest, ich schaue auch, eigentlich interessiere ich mich überhaupt nicht für Fußball, aber Fußball schaue ich auch, weil sie ist Hansa Rostock-Fan und da muss ich, es war mittlerweile eine traurige Geschichte, aber ich muss es mir auch mit ansehen. Ist überhaupt die große Mannschaft. Gut, jetzt... Hier eins verloren, sehr groß, sehr groß. Den nächsten Titel suche ich aus, dreimal täglich eine, aus dem Gründungsjahr von Radio Marabu 1984 und oft gelaufen im letzten Jahr. Wenn ich zu meinem Doktor gehe, dann kann ich darauf wetten, ob Husten, ob verstauchte Zeh, egal, ich krieg Tabletten. Bei Haarausfall, bei Muskelschwund, auch wenn die Galle juckt. Der Doktor sagt, man wird gesund, Voraussetzung man schluckt. Dreimal täglich eine, schön langsam mit Bedacht. Im Notfall noch ne kleine, so kurz nach Mitternacht. Dreimal täglich eine, doch Eisen muss man sein. Sonst kommt man aus dem Rhythmus und man kommt nicht wieder rein. Sonst kommt man aus dem Rhythmus und man kommt nicht wieder rein. Ich sah in einem Weinlokal vor kurzem einen Zecher. Der rief verwirrt, verdammt nochmal, ich sitz vor leerem Becher. Der Wirt sprach, Herr, Sie haben schon zwei Flaschen konsumiert. Da rief der Zecher, welch ein Hohn, ich brauche garantiert. Dreimal täglich eine, schön langsam mit Bedacht. Im Notfall noch ne kleine, so kurz nach Mitternacht. Dreimal täglich eine, doch Eisen muss man sein. Sonst kommt man aus dem Rhythmus und man kommt nicht wieder rein. Sonst kommt man aus dem Rhythmus und man kommt nicht wieder rein. Im Kaukasus, da war ich mal, dort traf ich einen Alten. Er stand im 104. Jahr und war noch gut erhalten. Wir wurden Freunde und er sprach, mein Junge, im Vertrauen. Wir lassen einmal alle nach, ich merk's ja bei den Frauen. Dreimal täglich eine, schön langsam mit Bedacht. Im Notfall noch ne kleine, so kurz nach Mitternacht. Dreimal täglich eine, doch Eisen muss man sein. Sonst kommt man aus dem Rhythmus und man kommt nicht wieder rein. Sonst kommt man aus dem Rhythmus und man kommt nicht wieder rein. Dreimal täglich eine, schön langsam mit Bedacht. Im Notfall noch ne kleine, so kurz nach Mitternacht. Dreimal täglich eine, doch Eisen muss man sein. Sonst kommt man aus dem Rhythmus und man kommt nicht wieder rein. Sonst kommt man aus dem Rhythmus und man kommt nicht wieder rein. Das war's. Dreimal täglich eine. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil in unserem kleinen Interview. Bietet sich jetzt förmlich an. Wie viele Tabletten brauchen Sie heute selbst? Oder anders gefragt, Lebensrezepte, Tipps für die Gesundheit. Wie fit sind Sie? Wie halten Sie sich fit? Also was ich sehe, sind Sie fit? Wir sind fit, aber ich mache nichts, leider. Ich bewege mich wenig, ich esse viel, ich koche gerne, ich trinke bestimmt zweimal in der Woche ein Bier oder auch dreimal und mir geht es ganz gut. Allerdings nehme ich eine Bluthochdrucktablette und ich muss Ihnen sagen, unser Hausarzt, wir sind jetzt so ein bisschen hier in sehr guter Stimmung bei unserem Café, aber ich muss Ihnen sagen, man kann nicht immer darüber schmunzeln. Aber mein Hausarzt hat doch zu uns gesagt, Sie müssen nicht immer gegen die Tablette wettern, sondern die soll Ihnen ja helfen. Sie haben einen hohen Blutdruck und dann hat er gesagt, betrachten Sie doch die Tablette als Ihren kleinen Freund. Und so sage ich jeden Morgen, wenn ich die Tablette nehme, hallo mein kleiner Freund, da bist du wieder. Und ich nehme sie ganz brav. Wie ist es bei Ihnen? Sie sind ja immerhin 80 Jahre dieses Jahr geworden. Ja, ich hatte dieses Jahr einen runden Geburtstag. So machen wir es. Und weil meine Frau eben von kleinen Freunden gesprochen hat, ich habe drei Freunde. Das ist sehr, sehr gut und da ist das Lied ja jetzt im Prinzip auf diese Art, haben wir das exakt hier eingesetzt. Es gibt eine Sache, auf die ich noch eingehen möchte. Sie haben in zwei Systemen gelebt, wie wir auch, wie ich auch selbst. Wenn Sie jetzt heute so zurückschreiben oder zurückschauen, auch mit der Weisheit des Alters, sind Sie eher optimistisch, sind Sie eher pessimistisch, wenn Sie so in die Zukunft schauen? Ich sage einfach mal so, wenn man in einer guten bis sehr guten Beziehung ist und eine Familie hat, die einen auffangen kann, schaut man immer optimistisch in die Welt. Wir hatten viele negative Momente beruflich und gesundheitlich in unserem Leben und wir schauen nur noch nach vorn und haben uns beide und das ist das Wichtigste und unsere Familie und meine Mama, die wird im nächsten Jahr 95 Jahre. Das ist natürlich toll. Noch was zu ergänzen? Nein, ich habe eigentlich dazu nichts mehr zu sagen. Meine Frau hat das Wichtigste gesagt. Wir sind mit unserem Leben sehr zufrieden. Ich meinte auch so ein bisschen den größeren Rahmen, auch was Frieden angeht oder so. Was Frieden angeht, dann habe ich nur das Gefühl, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man die anderen Menschen so liebt wie sich selbst. Das ist ein schönes Schlusswort. Gibt es noch eine Frage an mich? Wie sind Sie auf uns gekommen? Sie sind uns sehr sympathisch. Also kennen tue ich Sie natürlich seit meiner frühesten Kindheit aus dem Fernsehen und ja, tatsächlich bin ich seit langer Zeit mit dem Mario Behnke befreundet und sitzen wir jetzt hier beisammen. Und wir müssen jetzt, wir haben noch einen Titel zum Schluss, darf ich bitten? Von mir? Ja. Guten Tag, schönes Kind. So machen wir's. Danke. Die wolltest du ja nicht. Das hat er zu mir gesagt, als wir uns kennengelernt haben. Guten Tag, schönes Kind. Und darum habe ich dich genommen. Hey. Heute habe ich mir schon ganz in der Früh nicht ohne Grund meinen Wecker gestellt. Denn wenn ich Glück hab, dann treffe ich sie, die mir so lang schon gefällt. Guten Tag, schönes Kind. Es ist gut, wenn der Tag so beginnt, dass ich dich seh vor deinem Haus. Denn wie der Frühling siehst du aus. Nimm mich mit, schönes Kind. Ganz egal, wo wir sind. Wenn wir nur miteinander gehen, dann wirst du sehen. Dieser Tag ist so schön. Noch ist sie nicht sehr begeistert von mir. Sie schenkt mir kaum einen einzigen Blick. Doch weil ich so schnell den Mut nicht verliere, komm ich nochmal drauf zurück. Guten Tag, schönes Kind. Es ist gut, wenn der Tag so beginnt, dass ich dich seh vor deinem Haus. Denn wie der Frühling siehst du aus. Nimm mich mit, schönes Kind. Ganz egal, wo wir sind. Wenn wir nur miteinander gehen, dann wirst du sehen. Dieser Tag ist so schön. Guten Tag, schönes Kind. Es ist gut, wenn der Tag so beginnt, dass ich dich seh vor deinem Haus. Denn wie der Frühling siehst du aus. Nimm mich mit, schönes Kind. Ganz egal, wo wir sind. Wenn wir nur miteinander gehen, dann wirst du sehen. Dieser Tag ist so schön. dieser Tag ist so schön.